liefern kann. Doch schalt unser Credo voran. Wir werden uns zählen bis zum letzten Haus von Mann und Gott. Und wir werden diesen Kampf bestehen. Voran unsere Legitimation. Voran als Schmiede immer der Nation. Voran für die Welt auf den Weg, den das deutsche Volk beschreitet, bis in Matthäus entsteht. Überwunden, wenn es einig war. Voran, hört den Schlag, Voran, für die Flagge der Wahrheit.